Kapitel 23. Carsten starrte die beiden an. Sie saßen immer noch nackt auf dem Boden. Rainer war der Einzige, der noch einen Halbsteifen hatte. Luan sah ihn lächelnd an. Manches ändert sich nie, oder? Rainer grinste. Naja, doch, ich bin nicht mehr ganz so stark wie damals mit 19. Carsten überlegte. Moment, du sagtest, dass Luans Haus mehr oder weniger ein Treff für Orgien war? Die beiden grinsten, sagten aber nichts. In dem Buch stand zwar nie, wo das passiert war, aber war Orgien in einer Villa nicht ähnlich aufgebaut? Nur die Namen stimmten nicht, also abgesehen von Rainer im Buch. Sie grinsten immer noch und Rainer nickte ihm aufmunternd zu. Du willst mir nicht sagen, dass das wirklich alles passiert ist und die Villa aus dem Buch hier in der Nähe ist? Luan grinste breiter. Genau genommen ist es das Haus auf der anderen Seite des Hügels. Carsten wurde weiß im Gesicht. Das heißt, Fredi war in mir. Luan sah Rainer an. Dein Name im Buch. Ah, ja, scheint so. Carsten kriegte sich nicht mehr ein. Er sah von einem zum anderen, die so breit es ging, grinsten. Dir sollte aber klar sein, dass auch einiges ausgeschmückt war im Buch, meinte Rainer nach einer Weile. Carsten nickte. Die Orgie mit den 30 Männern nehme ich an. Rainer lachte. 9, die gab es, sagte Lua lächelnd. Neun, die gab es, sagte Lua lächelnd. Zu Lua gewandt, meinte Rainer. Das war ja auch mehr einer der kleineren, oder? Ich weiß nicht, du warst der, der mitgezählt hat. Rainer setzte sich vor Luar und winkte Carsten zu ihnen. Sie saßen nah beieinander und Rainer begann, Luans Schwanz zu massieren. Carsten fühlte, wie Luan seinen anfasste und es fühlte sich gut an. Carsten griff nach Rainer und begann ihn zu wichsen. Luan griff mit einer Hand an Rainers Hoden, während dieser seinerseits eine an Carstens legte. Carsten, der nun sowohl Luas Hand an seinem Schwanz als auch Rainers Hand an seinen Hoden hatte, spürte starke Erregung. Er griff nach Luans und nun saßen sie da, jeder mit jeweils einer Hand an seinem Partner, links und rechts. Das war Rainers Idee, als wir den ersten Abend bei mir verbrachten und eine Gruppe Jungs ins Zimmer platzte, gerade als Rainer mich nehmen wollte. Die Jungs dachten erst, er habe mich irgendwie niedergerungen und wollte mich vergewaltigen. Als ich ihnen klar machte, dass wir eine Abmachung hatten, ließen sie ihn in Ruhe. Allerdings gefiel er zweien und einer hielt ihn fest, während der andere ihm einen geblasen hat. Carsten stöhnte. Ja, sowas in der Art stand im Buch. Rainer wollte es aber, oder? Rainer spürte, wie Carstens Hand fest um seinen Schwanz gelegt war, während dieser ihn auf- und abbewegte. Söhnend meinte er. Ja, ich fand es irgendwie geil, dass sie mich festhalten wollten und einer mir einen blasen wollte. Als er meine Ladung abkam, sagte ich ihm, dass ich ihn jetzt aber einwichsen wolle. Da die anderen beiden, also Luan und der andere, auch da waren, konnte ich wohl schlecht sie vernachlässigen. Also sagte ich Luan, er solle dem anderen einen wichsen, während ich dem, der mir einen geblasen hatte, zum Abspritzen bringen wollte. Als der andere bemerkte, dass ich langsam wieder hart wurde, wichste er mich, während er einen von Luan gewichst bekam. Und weil ich Luan nicht leer ausgehen lassen Und weil Luan nicht leer ausgehen sollte, sagte ich Pi, den ich verwöhnte, er solle Luan zum Spritzen bringen. Rainer stöhnte, als Carsten schneller wurde und Luans Finger seine Hoden schön massierten. Luan hielt sich bereits zurück, was Rainer spürte und absichtlich schneller wurde. Er stöhnte und versuchte, sich nicht sehr anzuspannen. Er sprach mühsam. Jedenfalls hatten wir so gemerkt, dass wir es geil fanden, so im Kreis wie jetzt auch zusammen und vor allem einander zu wichsen. Carsten spürte ein starkes Ziehen und er spürte, dass Rainer sich zwang, nicht abzuspritzen, während er unerbittlich weitermachte. Allerdings wusste er nicht, wie lange er es selbst würde aushalten können. Luans eiserner Grief um seinen Schwanz, der langsam immer schneller wurde, gönnte ihm keine Gnade. Rainer stöhnte. Und in dem halben Jahr, in dem ich hier war, fügten wir Regeln ein, die von vornherein eigentlich jeder schon inoffiziell befolgte. Carsten stöhnte. Er konnte nicht mehr. Welche Regeln? Rainer und Luan grinsten, während sie ihre Folter an ihm intensivierten. Er konnte es nicht mehr aushalten und gab nach. Er spritzte und traf sowohl Rainer als auch Luan. Lua und Rainer machten noch kurz weiter bei ihm, bis seine letzte Ladung aus ihm herausbrach und er schwer atmend ein wenig zusammensackte. Auch Rainer und Luan hielten es nicht mehr aus. Sie hatten sich einander zugedreht und machten es nun weiterhin, aber mit beiden Händen, nun dem jeweils anderen. Wer zuerst kommt, hat verloren und wird gefickt, und zwar von denen, die länger Dusch gehalten hatten als er. Carsten sah auf, als Lou, Ann und Rainer genau gleichzeitig abspritzten und den anderen dabei mit ihren Samen bedeckten. Sie atmeten schwer und stöhnten, als sie ihren Samen befreiten. Sie ließen sich nach hinten fallen und lagen erstmal da. Wohnt eigentlich Nick immer noch bei dir? Ja, er macht mittlerweile meinen Garten und ein wenig im Haushalt. Rainer lachte. Guter Aufstieg für einen Obdachlosen. Rainer stände sich hoch und stellte fest, dass Carsten eingeschlafen war. Sie lächelten und legten ihn aufs Bett. Luan schaute an sich herab, dann an Rainer. Vielleicht sollten wir duschen vor dem Schlafen. Kann ich bei dir heute pennen? Weißt ja selbst, wie laut es bei mir sein kann und außerdem... Luan kam einen Schritt auf ihn zu. Würde ich dich zu gerne mal wieder spüren. Rainer spürte ein Kribbeln an der Schwanzspitze. Sie gingen den Gang entlang. Carsten hatten sie mit einer Sofadecke zugedeckt. Rainer überlegte, wo das Badezimmer war. Caroline hatte gesagt, gegenüber des WCs, das neben seinem Zimmer war. Luan sah sich in dem Haus um. Du hast aber reiche Freunde gefunden. Rainer sah ihn an. Luan hob die Hände. Sorry, du weißt, das war nicht gemeint. Rainer seufzte. Ja, er hatte irgendwie das Glück, dass ihn immer Leute begegneten, mit denen er befreundet war. Beziehungsweise eine solche Freundschaft sich entwickelte, die viel Geld hatten. Luan war nur einer von diesen, allerdings abgesehen von Carsten und Caroline, er auch nackt und beim Sex kannte und kennengelernt hatte. Jetzt, wo er darüber nachdachte, war es ein komischer Zufall, dass er sowohl Caroline als auch Luan in einer vergleichbaren Situation kennengelernt hatte. Und ihm fiel ein, dass er Carsten ja auch nur Minuten, nachdem er ihn kennengelernt hatte, schon zum Abspritzen gebracht hatte. Tja, woran kann das nur liegen? Einfache Antwort. Es gefiel dem Schriftsteller so. Rainer lachte. Was ist los? Woran deckst du? Nur dass es komisch ist, wie ich sowohl dich als auch Carsten und seine Frau Caroline kennengelernt habe. Wenn ich ein Buch schreiben würde, hätte ich die Situation wohl genauso gemacht, wie es mir tatsächlich passiert ist. Bei sich dachte er allerdings, Julia und Tina habe ich auch so kennengelernt. Er hatte 3 falsche Türen erwischt und wusste jetzt nicht, wo er war. Plötzlich stand Caroline vor ihnen und er fragte sich, was sie so spät machte. Da fiel ihm auf, dass sie gerade aus seinem Zimmer gekommen war. Rainer, da bist du. Ja. Sie sah Luan und er starrte. Rainer lachte etwas nervös. Caroline, das ist Luan. Sie sah ihn an und nach dem ersten Schock betrachtete sie ihn interessiert und so genau, dass sich Rainer etwas schämte. Wo ist den Carsten? Als er nicht ins Bett gekommen ist, dachte ich, ich schau mal, ob er bei dir ist. Aber du scheinst ja auch nicht geschlafen zu haben. Naja, lustigerweise war ich eigentlich noch am Schreiben und als mir zu heiß wurde, hatte ich mich ausgezogen und festgestellt, dass der Akku vom Laptop fast leer ist. Ich habe dann das Kabel gesucht und mir fiel ein, dass mein Rucksack im Wohnzimmer war. Weil ich dachte, alle schlafen schon, bin ich dann gegangen, um es zu holen und er kicherte etwas. Luan und Carsten wollten gerade ficken. Caroline lächelte, sah ihn aber noch fragend an. Ich hab mitgemacht, teils weil ich geil wurde, als ich sah, wie Luan Carsten gerade nehmen wollte, teils weil ich Luan von früher kenne. Sie nickte. Und was habt ihr gerade vor? In ihrer Stimme schwang etwas mit, das er für Verlangen hielt. Eigentlich habe ich das Bad gesucht und wir wollten duschen. Danach wollten wir schlafen gehen. Sie sah Luan an. Woher kennst du den? Ihnen, Ex-Mann? Über eine Online-Seite, auf der Männer andere Männer finden, die entweder schwul oder bisexuell sind. Ihre Stimme wurde weicher. Und was sind sie? Sie ging auf ihn zu und legte eine Hand auf sein Glied. Rainer lächelte. Er wusste, was er war. Und ein paar Sekunden später wusste Caroline es auch. Er war schwul. Caroline ließ ihn los und schien enttäuscht zu sein. Rainer grinste breiter. Er war zwar schwul, aber Luan hob sie ein Stück hoch, drückte sie sanft gegen die Wand, während sie sich an ihm festhielt. Er hob mit einer Hand ihr Nachthemd und führte ihr die Eichel ein. Sie stöhnte und spürte, wie er in ihr wuchs. Er zog sich wieder aus ihr zurück und als er sie absetzte, war sie feucht wie selten. Caroline atmete schwer. »Willst du mitkommen zum Duschen?« Sie nickte. Carsten wachte auf. Er war allein im Wohnzimmer. Er klebte noch vom Sperma der beiden anderen. Er sah sich um. Rainer musste ins Bett gegangen sein. Und Luan? Vielleicht war er nach Hause, oder... Aber er war mit Rainer gegangen. Er lächelte. Die Wendung des Abends hatte er nicht erwartet. Er beschloss, ins Bad zu gehen, um sich nochmal, bevor er ins Bett ging, zu duschen. Er ging in den Gang und hörte Geräusche. War Rainer doch noch wach? Während er auf das Bad zugung, wurde das Gestöhne lauter und er spürte, wie sein Schwanz zu wachsen begann. Als er zur Tür des Badezimmers kam und merkte, sie steht einen Salt offen, ging er hinein und erstarrte. Julia lag auf dem Boden seitlich zu ihm. Luan hatte seinen Schwanz in sie geschoben und war dabei, sie zu ficken, während Rainer Luan von hinten nahm. Carsten wurde schlagartig steinhart. Der Raum war erfüllt von ihrem Gestöhne und er stöhnte, mit ihnen überhaupt etwas zu machen. Sie bemerkte ihn und Caroline winkte ihn zu sich. Der Boden war nass und glatt. Er kniete sich neben ihren Kopf und sie begann, mit einer Hand ihn zu wichsen. Caroline nahm seinen Schwanz in den Mund und fing an, ihn zu blassen, wie er es von ihr nicht kannte.